Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Anime-Manga-Verfilmungs-Podcast hier bei Nerd. Ich bin der Nerd, es ist spät nach elf Uhr Nacht. Eine Stunde vor Mitternacht. Und wir kommen gerade aus dem Kino und haben gesehen, Gott, der ist ja anders. Alita Battle Angel in dem Fall. Die lang erwartete von mir zumindest. Ich glaube, ich habe 10 Jahre auf den Film gewartet oder so. Seitdem ich, im Grunde genommen, Mitte der 2000er Jahre warte ich auf diesen Film. Von James Cameron produziert und Strippen gezogen und von Robert Rodriguez regisiert. Hallo, Kati. Hi, Steffen. Du warst auch da. Ich war auch da. Und ich bewundere deine Geduld, dass du so lange auf diesen Film gewartet hast. Ja, ja. Ich habe ein ganz paar Mal in die Mangas gebissen. Kann man fast nicht mehr sehen. Was wusstest du vorher über Alita? Dass du total auf den Manga stehst und den ganz oft gelesen hast. Und ich hatte den Trailer gesehen mit dir zusammen. Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen die Idee oder die Vorstellung, dass es halt in der Zukunft spielt, wo Cyborgs gang und gäbe sind. Ich hatte aber nicht wirklich Ahnung, worum es in der Handlung geht. Mein Erstkontakt mit Alita war, und die Story habe ich vielleicht in diesem Podcast Network auch schon ein paar Mal erzählt. Ich erzähle sie gerne wieder für Leute, die das hier zum ersten Mal hören. Mein Vater kam irgendwann aus dem Grisil-Urlaub, da schließt sich der Kreis, zurück und drückte mir einen alten, abgegriffenen Manga in die Hand. Das muss auch so Mitte der 2000er gewesen sein. Das war irgendein Battle Angel Alita Manga, irgendwo mittendrin, der dritte oder der vierte, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe den gelesen und ich wusste natürlich nicht so ganz genau, worum es ging, fand aber die Zeichnung toll, ich fand die Figur Alita unfassbar interessant und ungefähr zur gleichen Zeit, das muss wirklich, also wirklich im gleichen Moment gewesen sein praktisch, erschien von Carlsen dieser komplette Sammelschuber für knappe 50 Euro, der auch heute noch bei uns im Regal steht. Da waren die ersten 9 Bände drin und zu dem Zeitpunkt waren schon die ersten 2 Bände erschienen von Battle Angel Alita Last Order, von der Nachfolgeserie. Wir reden ja mal jetzt nicht über die Manga-Vorlage, das würde alles ein bisschen zu weit führen. Und von da an habe ich die Serie gesammelt, also Battle Angel Alita war schon komplett erschienen auf Deutsch schon lange und Last Order war gerade am Erscheinen und dauerte auch, ist ja erst ein paar Jahre her, dass die wirklich abgeschlossen ist, die Reihe, also noch gar nicht so lange und dauerte auch wirklich viele Jahre, bis sie dann zu Ende gegangen ist. Also in Deutschland erschienen dann manchmal nur so 1, vielleicht 2 Bände im Jahr und Alita und Last Order zusammen ist vielleicht auch die einzige Manga-Serie, die ich komplett habe und die ich auch niemals verkaufen werde, ganz egal, ob ich sie nochmal lesen werde oder nicht. Wir haben gerade unisono gesagt, wir möchten sie nochmal lesen, unabhängig voneinander. Wegen des Films, den wir heute Abend gesehen haben. Das ist eine Zerreißprobe. Auf Justice League sehr lange gewartet, der war dann auch schon mal angefangen zu produzieren. Den haben sie wieder fallen gelassen, wo ich sehr enttäuscht war. Und bei Alita sind sie immer nicht angefangen, weil Cameron gesagt hat, er möchte den Film erst dann machen, wenn er Alita wirklich komplett CGI animieren kann und die Technik das so erlaubt, dass es halbwegs glaubwürdig aussieht. Das möchte ich vorwegnehmen, das hat er nicht immer geschafft. Das bisschen an Kritik gebe ich ihm. Wenn er aber den Effekt erzielen wollte, dass Alita ein Fremdkörper in ihrer eigenen Welt ist, dann war er sehr erfolgreich damit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es schon zu viel Subtext am Anfang. Keine Ahnung. Ich würde gar nicht so sehr auf die Story eingehen. Möchte vorher schon mal so eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, wobei das auch eigentlich Bullshit ist, weil die Manga-Serie gibt seit immer so und das ist im Grunde genommen fast identisch die Handlung aus dem Manga bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich nicht alles, aber sehr, sehr genau. Deswegen, also Spoilerwarnung für das, was jetzt kommt, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und noch die Mangas nicht kennt, dann ist alles ab jetzt eben Spoiler-Territorium. Wir gehen nicht auf die Story ein, weil es nur eine kurze Folge werden wird. Ja. Optisch? Ich fange mal mit dem Optischen an. Mach mal. Diese Einstellungen von Iron City, haben mich von der ganzen Art irritierenderweise ein bisschen erinnert an diese Gladiatorenstadt, diesen Gladiatorenplaneten in Thor Ragnarok. Mhm. Also von der ganzen Machart irgendwie so, das war im ersten Moment so, das kenne ich doch. Was der Film aber gemacht hat, was ich ganz spannend fand, ist, dass ich, wenn ich jetzt den Manga lese, nachhole, den zu lesen, es bestimmte Bilder aus dem Film gibt, die ich erwarte, eins zu eins so im Manga wiederzufinden. Hm. Also so Filmeinstellungen, die funktionieren im Film, also die wirken nicht wie reingeschustert, aber sie vermitteln mir trotzdem den Eindruck, dass sie exakt so im Manga drin waren, sind. Was Schrottstadt, wie es im Manga heißt, in der deutschen Übersetzung, für mich vor allem ausmacht, ist so dieser Melting Pot an Kulturen. Der wird im Manga optisch nur gestriffen, weil du halt immer diese Manga-Figuren da drin hast. Mhm. Da läuft mal eine Person of Color rum. Aber ansonsten sind das relativ generische Manga-Figuren mit allerlei Gesichtszügen. Da wird jetzt nicht großartig unterschieden. Was der Film da in dem Punkt besonders gut macht, ist wirklich divers. Eine Gesellschaft darzustellen, die wirklich aus vielen verschiedenen Kulturen, aus vielen verschiedenen Einflüssen auch besteht, weil klar ist, das ist irgendwie so der Magnet nach dem Krieg gewesen, an dem sich die Menschen da versammelt haben, weil da irgendwie die Versorgung halbwegs gesichert gewesen ist und da kommen eben Menschen aus allen Herrenländern und Frauenländern zusammen. Und das hat den Film für mich zu Beginn schon sehr positiv gestimmt. Der Assistent von Ito im Manga ist so ein kleiner, hutzeliger Typ mit so einer Schiebermütze. Mhm. Der ist hier eine Person of Color, eine Woman of Color. Ja, und das hat mich, also das ist eine unfassbar, also für den Film, relativ unwichtige Figur. Mhm. Das hätte man auch genauso besetzen können wie im Manga, indem man aber hingeht und selbst eine kleine Nebenrolle nochmal ein bisschen diverser besetzt, gibt man von Anfang an direkt ein Statement ab. Also ich gehe mal davon aus, dass Rodriguez beim Casting einiges zu tun hat. Und mein Eindruck ist relativ schnell, dass der Film auch relativ mexikanisch aussieht, lateinamerikanisch aussieht, was Rodriguez ja mitbringt, weil das so eben sein Stil ist und das so ein bisschen aus diesem Pseudo-Japan, Pseudo-Amerika, was Schrottstadt im Manga ja auch so ein bisschen sein soll, ist so ein japanisches Medium. Ich weiß nicht, der Mangaka von Ghost in the Shell hat mal irgendwann gesagt, oder der Erfinder von Ghost in the Shell hat mal irgendwann gesagt, nein, die Darstellerin von Ghost in the Shell wäre immer schon als Amerikanerin gedacht gewesen, ne? Nachdem sie ihm so ein bisschen Geld in die Hand gedrückt haben, wegen des Whitewashings. Whitewashing kann man diesem Film absolut nicht vorwerfen, weil da wird so viel getan, das international irgendwie herzustellen im Casting, im Nebencasting. Da sind auch so ein paar Leute dabei, die dabei, bei Rodriguez einfach erwartest, nämlich Michelle Rodriguez, die dann auch im Supporting Cast rumhüpft, die erwartest du in einem Robert Rodriguez Film eigentlich irgendwie schon, die gehört irgendwie dazu. Die sind an Löffel zusammengewachsen, habe ich manchmal den Eindruck. Keine Ahnung. Aber da gibt sich der Film oder zumindest das Casting sehr große Mühe. Ich glaube, die Darstellerin von Alita selber ist auch Mexikanerin. Ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, meine aber schon. Also dem Namen nach zumindest ja. Ich bin natürlich gerade wieder prompt vergessen. Eben hatte ich ihn. Sarasa, Rosa, Razara, Rosa, irgendwie sowas. Kriegst gerade auf die Reihe. Ja, genau so. Bin unfassbar schlecht mit Namen. Also die Darstellerin im Sinne von die Motion Capturing Darstellerin, die Mimik auch mehr oder weniger gemacht hat, weil Alita ist ja komplett CGI animiert. Alita war meine größte Sorge und als damals vor 100 Jahren irgendwie die Meldung kam, er möchte diesen Film erst dann machen, wenn Alita CGI animiert werden kann, als ich damals schon in mir alles zusammengezogen. Und als der Moment kam, als Alita dann zum allerersten Mal wach wird, aus dem Bett steigt, hätte ich fast geheult vor Freude. Mhm. Weil das ist ein unfassbar geiler Moment. Die ist richtig lebendig. Ja, natürlich weiß man, dass hier ein Computereffekt ist. Und das gibt auch manchmal dieses Uncanny Valley. Und das wäre auch komisch, wenn nicht. Und ja, sie hat hässliche, riesige Anime-Augen, die irgendwie komisch aussehen. Aber da gewöhnt man sich dran. Ja. So. Also wenn man den Film deswegen nicht guckt, weil sie komische Anime-Augen hat, dann verpasst man, meiner Meinung nach, und vielleicht greife ich da jetzt auch schon wieder vor, einen der werksgetreuen Manga-Verfilmungen überhaupt. Also das ist der Hammer. Was da für Story-Bits drin ist, natürlich total komprimiert und verkürzt, ist einfach der absolute Hammer. Also das hat mich mega überrascht, dass man Charaktere fast 1:1 übernommen hat, dass man Handlungsorte im Grunde genommen, also man hat sich den Manga dahin gelegt, hat gesagt, okay, copy, paste und dann einfach auf die Leinwand übertragen. Also dann auch im Bund, also in Science-Fiction blau-bunt halt, ne? Wie man heute Science-Fiction-Filme eben dreht. Die sind ja alle blau. So, aber Einstellungen, Choreografien, die eins zu eins wie im Manga rüberkommen. Die ganze Energie, die Yukito Kishiro in seinem Manga eben auch liefert. Und ich habe die erste Reihe bestimmt 3-4 Mal gelesen und Last Order auch 2-3 Mal neu angefangen, um wieder mit den neueren Bänden weitermachen zu können. Dass ich bestimmte Sachen, bestimmte Bilder, bestimmte Szenen, bestimmte Sätze, die Alita und Ito einfach sagen, einfach eingebrannt haben und auch so die ganze Optik und das Gefühl, was diese Serie für mich einfach ausmacht, sich richtig in mich eingebrannt haben. Und dieser Film hat das alles mitgegeben. Und ja, sag du nochmal wieder was, das monologisiere ich hier vor mich hin. Danke. Bin ja schon gut dabei. Ja. Also als jemand, der die Vorlage nicht kennt, ich fand den Film toll. Also der steigt mit einem guten Tempo ein. Macht gleich eine Handvoll spannender Charaktere auf, sobald Elita aufwacht. Es funktioniert total gut. Es sieht toll aus. Es funktioniert auch wirklich sehr gut mit Elita zwischen den ganzen anderen Darstellern. Das ist super. Ich bin eh ein Christoph Waltz-Fan. Von daher haben sie den für mich da sehr schön hingesetzt. Den glaube ich auch. Der ist unfassbar dynamisch, der Film. Also diese Motorballspiele sind fantastisch. Wir haben immer so die Beine gezuckt, ich wollte mal mitlaufen und springen und so, das ist total cool. Und das Gleiche funktioniert auch bei den Kampfszenen sehr gut, finde ich. Also ja. Alita im Kampf ist halt, wow, großartig. Es gibt eine Sache, vielleicht haust du mich dann gleich dafür, die bei mir aber nicht funktioniert hat, wenn es um die Figuren geht, vor allem um die Figurenbeziehungen untereinander, und das ist Hugo. Okay. Also der hat an sich gut funktioniert, ich fand aber sein Ende nicht so dramatisch, weil ich habe ihm über weite Strecken des Films misstraut, weil du zeitig erfährst, okay, das ist einer, der nimmt Cyborgs auseinander und verkauft deren Einzelteile und alles. Du weißt auch oder ahnst auch, dass diese, ich bringe Elita in das Motorball rein, eher eigennützig ist als ihr zuliebe. Und deswegen traue ich ihm auch da noch nicht. Und da geht's aber los, dass sie anfängt, ihn zu retten. Und das ist so ein Ding, da baue ich nicht genug Vertrauen und Emotionalität zu ihm auf. Du saßt da und sagst, es ist immer wieder schlimm, als er abgestürzt ist. Aber du hast, glaube ich, den Charakter auch anders kennenlernen können durch die anderen anderen Verarbeitungen, die du kennst. Ich widerspreche dir da überhaupt nicht, dass Hugo schwierig ist. Hugo ist aber vielmehr ein Symbol für Alitas Adoleszenz, weil sie wird ja ein zweites Mal erwachsen. Und sie verliebt sich tierisch in ihn. Und er ist der Erste, der sie in dieser Welt empfängt. Und also Ito, der eigentlich eher so eine Vaterfigur ist, gegen den sie auch relativ zügig rebelliert und keinen Bock hat auf seinen. Also er ist ja nicht ihr Vater. So, aber er macht sich so ein bisschen, spielt sich da so ein bisschen für auf, obwohl sie irgendwann merkt, in ihr steckt viel mehr Potenzial. Das ist ja so ein Teenager, was sie am Anfang des Filmes ist. Und deswegen entwickelt sich dann eben auch so diese erste Teenager-Liebe zwischen den beiden. Und dieser Verlust dieses Symbols und eine Sache, also sie ist eine Person, die alles erreichen kann, die hat das ultimative Potenzial in sich. Ito sagt ihr relativ zügig, mit dem Herzen, was du in dir trägst, könntest du eine ganze Stätte auf ewig mit Energie versorgen. Und dieses Herz, was unfassbar viel wert ist, würde sie ohne mit der Wimper zu zucken an Hugo geben, damit er seinen Traum erfüllen kann. Hugo ist eine Leinwand, auf die Alita all ihre Träume projiziert. Und Hugo ist in dem Moment, wo er abstürzt, vollkommen egal. Aber in Alita zerbricht ihre Welt. Und das ist das, was in dem Moment so schlimm ist. Ich konnte gerade fast heulen. Das ist der Hammer. Weil es ist, ich habe es im Manga gesehen, ich habe es in der Anime-OVA gesehen. Es tut jedes Mal weh. Also die Anime-OVA endet auch in dem exakt gleichen Moment. Geht aber bloß eine Dreiviertelstunde, wo dann nur die gleichen Sachen ein bisschen schneller abgearbeitet werden. Der Manga natürlich um Weiten länger. Und ich will auch mal so weit gehen, um zu sagen, Hugo ist noch nicht das letzte Mal aufgetreten in dieser Serie. Also der taucht dann tatsächlich noch mal wieder weiter auf. Also nichts in dieser Serie ist irgendwie endlich. Vor allem mit die Serie. Die läuft ja auch noch. Also Alita, okay. Ich weiß nicht, ob die Mars Chronicles inzwischen noch schon abgeschlossen sind. Aber ich bin aus den Mars Chronicles, glaube ich, mit dem zweiten Band ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ist okay, jetzt mit Alita ist zu Ende erzählt. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, alles nach Band 9 gibt's nicht. Habe ich total Verständnis dafür. Last Order habe ich noch relativ gerne gelesen, weil noch sehr viele schöne Figuren auftreten, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Und wenn du sagst, du findest Hugo schwierig, du hast keine Beziehung zu Hugo aufbauen können, dann habe ich da total Verständnis für. Aber es geht in dem Moment nicht um Hugo, es geht um sie. Und das ist der Moment, wo ihr das Herz bricht, ihre Welt zerstört wird und meine jedes Mal mit. Das ist tatsächlich aber auch das, also auch das hat für mich der Film nicht so nicht so rübergebracht, wie es vielleicht hätte können. So, also da fehlte mir einfach noch ein Ticken so. Also ich glaube dir das, was du sagst. Ich verstehe das auch. Ich sehe es aber im Film nicht. Okay. Vielleicht weiß ich dann einfach zu sehr. Aber es, es kommt. Also der Film geht schon fast irgendwie 2,5 Stunden. Also zumindest wurde es so angezeigt. Und vieles ist da auch sehr komprimiert dargestellt. Und vielleicht ist der Film auch wirklich nicht so gut da drin, den Figuren Zeit zu geben. Weil du hattest gefragt, wie viel ist das jetzt? Ist das die ganze Serie, die ganze Manga? Genau. Wie viel ist das? Und wenn ich jetzt ganz grob schätzen würde, sind das so die ersten 4 Bände, vielleicht die 5. Ich weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr gelesen. Weil Elita irgendwann zwischendurch auch von Ito wegläuft und dann auf eigene Faust anfängt, Motorball zu spielen in der Manga-Serie. Glaube ich, 2 oder 3 Bände durchgängig Motorball-Kämpfe und das ganze Geschichten, also diese Tournament-Arcs, die es in Mangas ja gerne mal gibt, die sind auch in Elita sehr, sehr stark, gerade in Last Order. Das hört nicht mehr auf. Spüre den Ball. Ja. Das wird also auch in Elita relativ immens ausgekostet, dieses Motorball-Ding. Der Film hat halt eine begrenzte Laufzeit und die packen schon unfassbar viele coole Figuren und auch viele sehr nebensächliche Figuren hier mit rein. Aber um einfach auch eine relativ dichte Welt zu schaffen, die auch einfach optisch sehr nah an dem dran ist, was der Manga macht. Es gibt diese Zylinder mit den Gesichtern. Das sind, die sehen in den Mangas noch ein bisschen cartooniger aus. Also der Manga hat auch so einen ganz feinen, sehr slapstickartigen Humor. Also manchmal, also wenn du dir so diese Szenen vorstellst, wenn die Charaktere so chibi-mäßig werden und dann so anfangen zu grinsen oder einfach flach aufs Gesicht fallen, das hat der Manga halt auch. Das ist hier gar nicht drin. Das ist zum Teil ein extrem bierernster, sehr düsterer Film. Yeah. Also der Humor kommt hier tatsächlich ein bisschen zu kurz. Und diese Zylinder mit dem sprechenden Gesicht drauf, das sind halt wirklich Menschengesichter in der in der Manga-Vorlage. Also Menschen, die halt das Gesicht und das Gehirn noch sind, aber eben ihren Dienst in den ihr Leben in den Dienst der Factory gestellt haben und eben also die können irgendwo draufgesetzt werden und auf fahrenden Rasenmäher und machen dann eben Rasenmäherarbeit oder sind irgendwelche Botschafter oder sammeln Dinge ein. So musst du dir die vorstellen. Mhm. Ich fand schön, dass sie da waren, aber sie hatten eben nicht den Impact, wie sie den in der Manga-Serie eben haben, um dann eben auch so ein bisschen so Comic Relief zu sein. Und also wenn Elita eines ist, dann in vielen Situationen sehr albern in der Manga-Vorlage, was zusammen mit dem doch relativ harten Splatter, der in der Manga-Serie unterwegs ist, und da können wir gleich auch nochmal zukommen, was der Film damit macht, ziemlich cool ist. Also es funktioniert sehr gut, meiner Meinung nach. Wir waren beide, also du hast im Vorfeld dich beschwert, dass der Film ab 12 freigegeben ist. Was ist dir eingefallen eigentlich? Das war so, du hast mir erzählt, da müssen die Körperteile und die Körper durch die Gegend fliegen und sowas. Das kann gar nicht ab 12 sein. Da müssen die Köpfe abfliegen und hast du nicht gesehen. Und da müssen das Rückgrat rausgerissen werden. Und relativ zügig wird klar, Moment, wieso ist der Film ab 12? Also das ist heftig. Aber es ist halt, glaube ich, tatsächlich diese Krücke, die ja dann manchmal benutzt wird, auch um es einem größeren Publikum zugänglich zu machen, dass man sagt, naja, das verstehen die ja, aber dass das Cyborgs sind, dass man das eigentlich fast alles reparieren kann und überhaupt. Also ich kann verstehen, dass man den Film in Amerika unter diesem tollen Label PG-13 ins Kino bringt, weil das eben exakt ein PG-13-Film ist, also schon Gewalt und Brutalität, aber nicht in einem Maße, dass du sagen würdest, das ist irgendwie ein Deadpool, wo wirklich das Blut auch spritzt und die Knochen knacken. Also schlimm ist es da in dem Fall nicht. Aber viele PG-13-Filme sind auch hier in Deutschland mit einem 16er-Label durchgekommen. Also ich will mal so sagen, wenn ihr 12 seid, seid vorsichtig mit dem Film. Aber wenn ihr 12 seid, seid auch vorsichtig mit diesem Podcast. Also von daher. Das ist richtig. Wenn ihr 12 seid, dann nie. Genau. Nee, aber das hat mich doch also zwischendurch nicht gestört, aber gewundert. Also es treten dann bei so Splatter-Szenen keine Körperflüssigkeiten aus, was im Manga schon häufiger mal der Fall ist, dass da auch mal so eine Blutlache liegt und dann auch relativ deutlich gezeigt wird, wie Körper auseinandergenommen werden und all das und auch tatsächlich relativ viel Body-Horror einfach dadurch entsteht, weil Körper und also der Körper und der Geist in Elita immer zwei verschiedene Dinge sind. Mhm. Also das ist ein ganz ähnliches Motiv, was auch in Ghost in the Shell eben diskutiert wird, eben wie viel Technik darf ein Mensch noch haben, um nicht schon als Maschine zu gelten? Und was im weiteren Verlauf, also an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht in der Geschichte, was im weiteren Verlauf von Alita noch mal wichtiger werden würde in diesem Film. Und das wird hier ein bisschen an die Seite geschoben, einfach nur coole Cyborg-Action zu liefern. Also sehr philosophisch kommt der Film jetzt nicht daher. Nee, das kann man tatsächlich nicht sagen. Was ich ganz spannend und ganz angenehm fand, du hast ja gesagt, der Film ist so blau, wie futuristische Filme sind. Blau ist so das Gegenstück zu Sepia, oder? Wenn du in die Zukunft gehst, wird's blau, wenn du in die Vergangenheit gehst, wird's Sepia. Wenn ins DC-Universum geht, wird's matschig. Was ich ganz spannend fand, ist, dass der Film so diese Mischung gut hingekriegt hat aus Schrottstadt ist irgendwie schon gefährlich und ein hartes Pflaster und nicht perfekt da, aber man kann Schokolade kaufen. So, also es hat auch trotz allem irgendwie so Elemente, wo du sagst, es ist halt trotzdem ein Ort, wo Leute leben so, ja. Und sich ein gutes Leben aufbauen im Sinne von, sie sind nicht permanent verängstigt, sie sind nicht permanent gestresst, sie sind nicht permanent am Verhungern. Sie müssen moralisch vielleicht flexibel sein, sage ich mal, um zurechtzukommen. Aber es gibt eben viele, die einfach wirklich versuchen, ein anständiges Leben zu führen da. Und das fand ich ganz schön, weil ich immer in diesen dystopischen, also in diesen ganz düsteren Filmen, wo alles schrecklich ist, immer denke so, nee, irgendwie hättest du dann eine kollektiv depressive Gesellschaft. Das würde nicht gehen so. Also Menschen funktionieren so nicht, dass sie sich permanent dieser Düsterkeit aussetzen. Ja. Die brauchen das Sonnenlicht, die brauchen Lacher, die brauchen zumindest das Gefühl, dass sie Freunde haben. Wie verlässlich die sind, sei dann mal dahingestellt. Aber so funktioniert menschliche Gesellschaft einfach. Und das finde ich hier sehr schön getroffen tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, was in Salem passiert. In der Hoffnung, dass es einen zweiten Teil gibt. Weil das hat man jetzt noch so gar nicht gesehen. Und dann kommen wir nämlich auch gleich zu dem Charakter, wo du noch was anmerken würdest, nämlich Nova. Da kommen wir auch gleich zu. Mhm. Du sprachst gerade das Leben in der Stadt an. Und das hat mich an die besseren Teile von Episode 1 erinnert. Wo die auf, ich glaube, es ist Tatooine, wo dann ja auch Anakin mit seiner Mutter wohnt. Und die gehen eben über diesen Marktplatz. Und das hat eine ganz ähnliche Stimmung, aber ohne diesen hässlichen CGI Fliegenmann da. Ja, ja. Also das hat eine ganz ähnliche Dynamik. Also das ist sehr bunt, das ist sehr laut, es ist kulturell sehr divers. Und das fand ich einfach sehr schön. Und auch, dass die Gesellschaft, die da unterwegs ist, klar, nachts sieht es da ganz anders aus, da wird da auch getötet und marodiert, aber tagsüber sorgen dann da auch diese Hunter-Warriors, also die Kopfgeldjäger, schon so ein bisschen für Ordnung, weil sie einfach auch Respekt ausstrahlen. So eine Parallelgesellschaft in dieser Welt, die eben für die Factory so ein bisschen die Regierung ersetzt hat. Also die Hauptindustrie praktisch, also die Rohstoffe oben nach Salem liefern. Und die sorgen einfach dafür, dass die Menschen sich da zumindest sicher fühlen, obwohl sie es de facto nicht sind. So eine Scheinsicherheit, die da haben, eben durch diese Parallelgesellschaft. Aber das hat so, also Alita kommt in diese neue Welt und so dieses Großäugige, was sie hat, ist ja nicht nur eben physisch, also körperlich, was sie hat, sondern sie ist ja wirklich wie ein, ja, frisch geborenes, neugeborenes Baby, was eben die Welt ganz, ganz neu entdeckt und das mit vollen Händen auch aufgreift. Und allein so diese erste Szene, wie sie in die Orange beißt, so ganz naiv und überhaupt nicht weiß, was sie damit zu tun hat. So, weil sie eben, also wirklich unschuldig ist. Also Alita, symbolisiert halt eben in vielem, auch in späteren, wo sie schon ordentlich Dreck am Stecken und Blut an den Händen hat, immer noch so ein bisschen die Unschuld. Das ist wahnsinnig eben durch ihr vorheriges Leben, was in dem Film nur gestriffen wird. So, und ich hoffe, dass die Fortsetzung da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, je nachdem, ob man jetzt den Weg geht, die Originalreihe weiter zu verfilmen oder direkt Last Order, in Last Order einzusteigen. Die Wege sind offen. Wir haben mit beidem okay. Last Order gibt halt die Möglichkeit, in den Weltraum zu gehen und zu zeigen, was noch alles da ist außerhalb von Salem. Und die weitere Geschichte, jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, den du angesprochen hast, die Beziehung zu Nova, den sie eigentlich in den Mangas eben auf der Erde trifft und der dann plötzlich mit ihr mit nach Salem möchte, zurück möchte. Der ist auch ein Mensch oder ein Wesen aus Salem, möchte ich eigentlich fast schon sagen. Und also selbst dieses, ich fand's halt witzig, weil Vector in dem Film irgendwann sagt, ich herrsche lieber in der Hölle, als im Himmel zu dienen. Und ich will jetzt nicht verraten, also der Film lief jetzt noch nicht und die Mangas sind zwar da, aber so will ich nicht verraten. Das ist eine sehr, sehr gute Analogie auf das, was da oben abgeht. Also du willst da eigentlich nicht hin. Das ist so dieses Elfenbeinschloss mit der mit der Mondprinzessin, oder wie heißt sie noch da aus der unendlichen Geschichte? Ja, die kindliche Kaiserin. Genau, die kindliche Kaiserin. Wo alle hinwollen, weil das da irgendwie alles schön und bunt ist und so. Und das ist so das Heilsversprechen, mit dem die Gesellschaft am Laufen gehalten wird. Sonst würde sie nicht funktionieren. Dieses Versprechen, was Vector der Gesellschaft macht, ihr könnt, wenn ihr hart arbeitet, nach Salem gehen, ist ja im Grunde genommen sowas wie, ja, der Ablasshandel. So, wenn ihr hart arbeitet, dann kommt ihr in den Himmel. So, das ist ja das, was da passiert. Und also weg aus diesem Dreck, aus diesem Moloch, aus dieser ja, Maschinenwelt hinein in das schöne, zivilisierte Salem, wo alles toll und hübsch ist. Das ist halt was der Film, finde ich, aber schon deutlich macht, auch bevor Vector diese Äußerungen tätigt, dass da halt nicht alles eitel Sonnenschein ist. Ja, also, weil du weißt, dass Ito und Tyrion aus irgendeinem Grund, aufgrund ihrer Tochter, Salem verlassen mussten. Also, wo schon mal klar ist, Moment, ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt, ist ein Anlass dafür, dass man Leute da rausschmeißt. Das ist schon mal komisch. Und ich habe gerade die Bilder im Kopf, warum sie gehen mussten, und es ist wirklich heftig. Also. Und du kriegst schon so ein Gefühl dafür, die sitzen da oben in ihrer Himmelsstadt und man hat nicht wirklich eine Begründung. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, hier, da dürfen nur Leute rein, die keine Verbrechen begangen haben zum Beispiel. Also man kann jetzt nicht sagen, in Schrottstadt leben jetzt nur Verbrecher und Verbrecherinnen, sondern man hat das Gefühl, okay, wieso dürfen die nicht da hoch? Wieso ist da oben so eine abgeschottete Welt? Und wieso dürfen die nicht da oben wohnen und meinetwegen zum Arbeiten runtergehen und die Felder bestellen? Das wäre ja eine Option zum Beispiel. Ne? Und man denkt sich schon so, es ist irgendwie, also diese auch räumlich zweigeteilten Gesellschaften, von denen eine immer so scheinbar toll ist, die machen mich sowieso immer skeptisch. Und der Film ist sehr gut darin, das zu unterstützen und, und klar zu machen, so, du willst eigentlich nicht nach Salem. Weil in Salem sieht es zwar sauberer aus, aber es ist viel mehr Dreck da. Das ist... Da kannst du jetzt nicht sagen, also wenn du die Mangas anfängst zu lesen, wirst du irgendwann ohnehin an den Punkt kommen. Aber mit deiner Vermutung, die du gerade vermutlich auch innerlich anstellst, bist du ganz richtig dabei. Was kann man über Destinova, wie er heißt, noch sagen? An Destinova merkt man am allerbesten an diesem Film, dass man halt einen Anime-Film gemacht hat, weil der halt auch jetzt hier im Film aussieht wie eine Comicfigur. Und das hätte vielleicht auch anders nicht funktioniert. Alle anderen Figuren sind dann angezogen wie so Science-Fiction-Filmfiguren. Also auch eine Jennifer Connelly, die in ihrer Rolle als Shirem eben aussieht wie eine von diesen Geschäftsfrauen. Also die passt in diese dreckige, schmutzige Welt nicht rein. Die ist in so einer Upper Class. Das ist auch eine Rolle, könnte auch eine Charlize Theron spielen oder sowas. So was sehr, sehr Feines, sehr Schönes und was sehr, sehr Elegantes, was einfach auch so ein Fremdkörper an dieser Welt ist. Die gehört da nicht hin, aber offenbar auch eben nicht nach Salem. So, und Destinova ist halt wirklich auch in dem Film so ein bisschen, also in dem ersten Auftritt tritt er so eine Rückblende auf, weil er schon, ich weiß nicht, wie es im Originalmanga ist, ich glaube, das ist nicht so, aber bitte boxt mich nicht, weil die Salem-Menschen auch relativ alt werden können, deswegen weiß ich es gerade nicht. Jedenfalls ist es da so, dass sie, glaube ich, irgendwie auf ihn kommt, weil er mit Organen handelt und an denen auch forscht. Und was ihn halt ausmacht, ist halt eben auch diese Brille. Das ist, glaube ich, sogar, das sind einfach seine Augen, die kann er nicht abnehmen. Das ist in den Mangas nicht seine Brille, sondern das sind einfach seine Augen, die so ein bisschen komisch aussehen. Und der ist so eine sehr schillernde Figur. Wenn man da kritisch drauf gucken würde, ist das so diese Tunte, in Anführungszeichen. So sehr schill, sehr, sehr, sehr spitz und so. so mit so einem ganz gestreckten Körper. Und der isst immer Pudding. Das macht ihn ein bisschen sympathisch. Ein bisschen sympathisch. aber der Typ ist halt auch wirklich ein Psychopath. Also der geht, im wahrsten Sinne Wortes, über Leichen. Und dass er so dieser Strippenzieher im Hintergrund ist, für den er so ein bisschen als Mysterium aufgebaut ist. Wie gesagt, ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer für meine Aussage, weil es sehr, sehr lange her ist, dass ich diesen Manga gelesen habe. Aber er ist nicht so dieser Oberschurke im Hintergrund, sondern eigentlich entwickelt er sich durch den ersten Kontakt mit Alita und durch alle weiteren Kontakte mit Alita zu so einem Erzfeind und auch zu so einem Moriarty, zum Sherlock. So muss man sich die beiden vorstellen. Also treffen sich immer wieder. Zum Teil sind sie auch Verbündete. Also das diese Alita Nova Beziehung in gerade in Last Order ist sehr spannend, manchmal ein bisschen anstrengend, weil Last Order auch zuweilen anstrengend werden kann. Aber Nova in seinen verschiedenen Inkarnationen, mehr sage ich zu dem Thema nicht, ist sehr, sehr interessant. Hast du noch was? Nee, ich habe, glaube ich, alles. Außer, dass ich solche motorbetriebenen Rollschuhe möchte. Ja, die Motorball-Szenen waren wirklich fein. Ich möchte mit einem Zitat oder mit einer Paraphrasierung enden, die ich neulich beim Nico-Café gehört habe, der Zavex gesagt. Da ging es um Manga-Vorlage und Anime-Serienbearbeitung. Das hat dann in der Sendung zu einem sehr unterhaltsamen kleinen Streit zwischen ihm und der Nico-Café-Kati geführt, die dann über zwei verschiedene, komplett andere Sachen gestritten haben. Zavex Aussage war im Grunde genommen, hallo, wir haben hier 12 Folgen Zeit, oder wegen meiner, in dem Fall ging es um Karakuri Circus, von dem ich erst ein paar Folgen gesehen habe, und dass die Serie eben wohl auf 36 Folgen kommen soll, der Manga aber etliche Bände hat und man da auf keinen Fall alles in diese Anime-Serie reinpacken können wird. Und Kati hat sich vehement beschwert, dass der Anime schlecht sei, weil man das alles auslassen müsste, da sind Figuren weggestrichen, da sind ganze Handlungsbögen weggestrichen und so weiter und so fort. Und Zavex sagte, Moment, wenn es aber doch in dem Film oder in der Serie schlüssig ist und vielleicht auch für den weiteren Verlauf einer Serie nicht wichtig ist, dass diese Figur noch das und das macht, dann ist das doch kein Problem. Und Manga-Fans würden häufig den Fehler machen, oh Moment, das ist aber nicht so 100% akkurat wie in meiner Vorlage, das ist schlecht. Und ich glaube, das kennst du aus dem Buchbereich. Oh ja. Also, was mir gerade in den Kopf schoss, ist natürlich die Tom Bombadil aus der Herr-der-Ringe-Reihe-Geschichte, ja, die immer zum Thema wird, weil das eine unfassbar liebevolle Figur in den Büchern ist und in so gut wie keiner Verfilmung auftaucht. Zu Recht. Es tut mir leid. Ich liebe diese Figur auch, aber sie hat in den Filmen nichts zu suchen. Das ist ganz oft so, dass man dieses Gefühl hat, so, das ist aber nicht so wie in meiner Vorlage, ja, die ich heiß und innig liebe und die ich schätze und wertschätze und auf deren Verfilmung ich gehofft habe. Ich war sehr lange Zeit auch so, bei manchen Sachen bin ich es auch noch, vor allem wenn ich der Meinung bin, dass es Dinge sind, die da weggelassen wurden, die gut reingepasst hätten, sowohl zeitlich als auch thematisch. Und die man weggelassen hat zugunsten von Dingen, die massentauglicher und dadurch beliebiger sind. Ja. Da bin ich sehr kritisch. Beispiel dafür Gottes Werk und Teufels Beitrag von John Irving. Der Film ist eine relativ 0815 Liebesgeschichte. Das Buch ist großartig. Das ist göttlich und das hat so viel mehr Tiefe, als dieser Film jemals haben wird. Egal. Ja. Aber es gibt mittlerweile so viele Sachen, wo ich sage, ja komm, ist egal. Es spielt keine Rolle. Der Film funktioniert in sich geschlossen sehr gut. Das ging mir so bei Die Insel der besonderen Kinder. Da hatten wir fast drüber gestritten, weil ich gesagt habe, so ab Minute 20 haben Film und Buch nichts mehr miteinander zu tun. Das habe ich aber nicht als Kritik gemeint, sondern es ist einfach wirklich so, die gehen auseinander und der Film funktioniert für sich. Und dann fährt er in 5 Minuten mit dem Fahrrad von irgendwo hin nach Hause. So ähnlich. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ob es mit einer gewissen Reife zu tun hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Nico-Café-Kati auch noch relativ jung. Um 20, glaube ich. Ja, dann ist sie 15 Jahre jünger. Also vor 15 Jahren war ich auch noch so. Okay. Seien wir ehrlich. Ich bin da mittlerweile entspannter, aber das tut, glaube ich, generell gut. Und was ich mal eben mir zu Herzen genommen habe, was zu meiner Entspannung beigetragen hat, eine Verfilmung, gleich welcher Vorlage, ist halt immer eine eigene Interpretation einer Geschichte. Ist ein eigenständiges Kunstwerk. Ich kann kein Buch Wort für Wort verfilmen und ich kann kein Manga und kein Comic und kein gar nichts Wort für Wort, Bild für Bild verfilmen. Ja, aber dann würden wir einen Jodorowsky Dune machen, der irgendwie 12 Stunden gehen sollte, ne? Den ich gucken möchte. Aber ja, das ist unstrittig. Aber es ist einfach so ein Thema, man muss annehmen, dass ein Film einfach was anderes ist als ein Buch, auch wenn es die gleiche Geschichte erzählt. Ja. Und das ist nun mal die künstlerische Freiheit, die Filmschaffenden in dem Fall haben, zu sagen. Gar nicht mal. Ich glaube nicht mal, dass es Freiheit ist, weil ich glaube, wenn jemand wie Cameron, der auch durchaus Popkultur interessiert ist und sich schon auch absichtlich Elita genommen hat, weil diese Serie eben Popkulturstand hat, wenn der wirklich die Freiheit hätte und die Möglichkeit hätte, dann wäre der Film nicht nur 2,5 Stunden lang gewesen. Dann hätte er in einem Jahr 5 Filme rausgebracht. Also wenn er alle, das hat mit künstlerischer Freiheit, glaube ich, tatsächlich gar nichts zu tun, sondern eher mit Restriktionen, denen man auch ein Stück weit einfach durch Gesetzmäßigkeiten eines Marktes unterworfen ist. Künstlerische Freiheit, sich die Themen rauszupicken und die Elemente rauszupicken, die man filmisch umsetzen kann und will. Ja, das ist. Ich bleibe bei meiner Aussage trotz alledem. Ja, die widerspricht ja meiner gar nicht. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Dass Filmschaffende eben einfach dadurch, dass ihr Medium bestimmten Grenzen unterworfen ist, sich einfach bestimmte Dinge raussuchen müssen. und da aber eben frei sind, welche Dinge sie sich raussuchen, welche Sachen sie umsetzen wollen, ja, je nach. Nee. Also nein, auch nicht, weil du kannst nicht hingehen und kannst sagen, ich nehme den Part, wenn er hinterher dann tatsächlich andere Sachen in der Geschichte, die du in einem schlüssigen Hollywood-Blockbuster-Drehbuch noch erzählen kannst, wenn sie dem im Weg stehen. Also auch da hat die künstlerische Freiheit in meinen Augen, also ein Medium-Film funktioniert ja nach diesem Dreiaktmuster, gerade wenn du sagst, es ist ein massenkompatibles Film, und wenn du dann hingehst und sagst, es gibt eine künstlerische Freiheit, nee, so ein Drehbuch ist immer auch ein handwerkliches System, das auch relativ. Es ist halt Handwerk, und dann in der Sekunde, wo es Handwerk ist, widerspricht es dem Kunstgedanken. Es kann verziert sein, künstlerisch, aber es ist gegebenenfalls, also der Stuhl muss halt trotzdem, da kann ich plötzlich drei Beine haben, weil da steht er nämlich nicht mehr. Wenn du verstehst, was ich meine. Es ist müßig, in dieser Situation darüber zu denken, weil wir meinen das Gleiche, ja. Machen es aber an anderen Dingen fest. So, wir werden hier nicht, wir sind ja nicht beim König der Podcasts, nee. Aber ich freue mich auf eine Fortsetzung, die ja. unbedingt sein ja. muss, weil auch der Anime kam nie über diesen Punkt hinaus, was ich sehr schade fand. Mhm. Man hat also auch nie mehr Anime von Alita gemacht. Schade. Das ist also bei einer Dreiviertelstunde Stunde, glaube ich, sind so zwei kurze OVAs, sind nur von 25 Minuten, wenn ich mich nicht komplett täusche, draus geworden. Das heißt, mehr hat man von Alita auch nie bewegt gesehen als diesen kurzen Anime. Ich würde mir wirklich mehr von ihr wünschen, also ja. auch von Cameron. Das hat, Rodriguez hat einen sauberen Job gemacht, das möchte ich abschließend zu Rodriguez sagen, der kann halt zwei Arten von Filmen machen. Der kann splatterige Indie-Filme machen, die aussehen wie mit $50 gedreht, oder der macht clicky bunte Feelgood Kinderfilme. Hier hat er beides gemacht und das hat echt Spaß gemacht. Ja. Das war super. Also das ist halt, das ist, glaube ich, die Kernaussage, die ich abschließend zu diesem Film treffen kann und möchte. Der macht einfach scheißen viel Spaß, ja. den zu gucken. Es ist großartig. Ich habe mich derartig unterhalten gefühlt, und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Mega kurzweilig für die Länge. Ja, es ist unfassbar. Also ich habe nie das Gefühl, können wir jetzt mal gehen? Ist es jetzt bald vorbei? Sondern es war immer so eher noch mehr, noch mehr, noch mehr. Man merkt ja irgendwann, wenn es auch so dramaturgisch zum Ende hinzugeht. Und natürlich war mir klar, dass sie nicht an irgendeinen Punkt kommen können, wo man das Gefühl hat, die Story ist vorbei. Und das hat schon wehgetan zu merken, okay, der Film ist gleich vorbei, ich muss nach Hause gehen, ich kann aus dieser Welt, ich kann in diese Welt nicht mehr wieder eintauchen. Das hat, also dafür, dass ich so lange auf diesen Film gewartet habe und durch Justice League echt mega ernüchtert war, dass das ein Film war, auf den ich mega lange gewartet habe und am Ende so enttäuscht war. Ich habe heute auch direkt nachdem wir aus dem Kino gewesen sind, auf Twitter die Frage gekriegt, und wie ist er? Natürlich in der Erwartung, dass er Mist ist, weil Kino- und Anime-Verfilmungen müssen ja immer automatisch Mist sein. Ist ja klar, die können ja nicht gut sein. Und dann habe ich gesagt, sehr gut, weil das ist meine ehrliche Meinung, das ist ein sehr guter Film. Ich habe ihm 4,5 Sterne bei Letterboxd gegeben und die meine ich ehrlich und Herz. So, das ist ein ausgezeichneter Film, der mir sehr gut gefallen. So, und dann kam sofort so ein erstaunter Smiley, wo ich denke, wieso kann das denn nicht einmal der Fall sein? Gönnt den Film doch mal, dass sie auch mal gut sind. Ja. Also lebt doch mal auch in einer Welt, wo nicht immer alles automatisch scheiße ist, sondern wo man einfach auch mal überrascht und positiv überrascht aus einer Sache rausgehen kann. Nur weil die anderen 10 Anime-Filme vorher kacke waren, sorry, wir haben vielleicht mal die Ausnahme von der Regel. Ist doch auch mal ganz schön. Und man gibt halt dem 11. trotzdem eine Chance. Also, weil, weiß ich nicht. Ich finde, es ist halt immer, sobald es neue Leute sind, die da dran beteiligt sind, sobald es neue Stoffe, der verfilmt wird, sobald im Zweifel auch neue Techniken zum Einsatz kommen, muss ich das wieder von vorne anfangen zu bewerten und drauf zu gucken. Und das lohnt sich bei Alita auf jeden Fall. Ja. Leider geil. Leider sehr geil. Das war's dann. Okay. Ja. Gehen wir jetzt Rollschuh fahren? Jetzt gehen wir Motorball spielen. Yeah. Für Vaja Bubu machen. Yeah. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.